Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 104, an Schiller. Wie ich in dieser letzten unruhigen Zeit meine Tonne gewälzt habe, wird Ihnen, werter Mann, aus Beiliegendem bekannt werden. Selig sind die, da Märchen schreiben, denn Märchen sind à l'ordre du jour. Der Landgraf von Darmstadt ist mit 200 Pferden in Eisenach angelangt, und die dortigen Emigrierten drohen sich auf uns zu repliieren. Der Kurfürst von Aschaffenburg wird in Erfurt erwartet. Ach, warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach, warum ist die Brücke nicht gebaut? Ich wünsche indessen, weil wir doch immer Menschen und Autoren bleiben, dass Ihnen meine Produktion nicht missfallen möge. Wie ernsthaft jede Kleinigkeit wird, sobald man sie kunstmäßig behandelt, hab ich auch diesmal wieder erfahren. Ich hoffe, die 18 Figuren dieses Dramatis sollen allzu viel Rätsel dem Rätselliebenden willkommen sein. Meier packt und wir erscheinen bald. Hoffentlich haben Sie uns mit mancherlei zu regalieren. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 26. September 1795. Geht.